Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, den 12. Juni 94. Ich bin seit meiner Zurückkunft zwar an wirklichen Ausarbeitungen ziemlich unfruchtbar, aber an Projekten desto ergiebiger gewesen. Das Bleibende und Solidere unter diesen wird dir die Beilage zeigen. Es ist ein Entwurf, mit dem ich mich schon ins dritte Jahr trage und der endlich einen unternehmenden Buchhändler zur Ausführung gefunden hat. Humboldt ist sehr dafür eingenommen und auf dich ist sehr gerechnet. Wenn es uns gelingt, wie ich mir gewisse Hoffnung mache, dass wir eine Auswahl der besten humanistischen Schriftsteller zu diesem Journale vereinigen, so kann es an einem glücklichen Erfolg bei dem Publikum gar nicht fehlen. Hier in Locco sind unserer vier, Fichte, Humboldt, Woltmann und ich. An Goethe, Kant, Garve, Engel, Jacobi, Gotter, Herder, Klopstock, Voss, Maimon, Baggesen, Reinhold, Blankenburg, von Thümel, Lichtenberg, Mattison, Salis und einige andere ist teils schon geschrieben worden, teils wird es noch geschehen. Dich haben wir zu einem beurteilenden Mitglied bestimmt, wobei zwar einige Mühe, dabei aber der Vorteil ist, dass die eigenen Arbeiten besser bezahlt werden. Ein beurteilendes Mitglied erhält für den Bogen 6 Louisdor Honorar und um den Fleiß aufzumuntern, wird jeder 7. Bogen doppelt bezahlt. Mir als Redakteur ist von dem Verleger außer dem Honorar noch eine fixe Summe bestimmt. Unser Journal soll ein epochemachendes Werk sein und alles, was Geschmack haben will, muss uns kaufen und lesen. Ich bin vor der Hand mit Stoff für die nächsten 2 Jahre herrlich versehen. Fichte ist sehr fruchtbar und Woltmann ein sehr brauchbares Subjekt für die Geschichte. Wozu wir dich anstellen wollen, darüber ist zwischen Humboldt und mir schon manche Stunde deliberiert worden. Noch sind wir aber nicht einig darüber, und es wird wohl bis zu deiner Ankunft müssen ausgesetzt bleiben. Ich hoffe jetzt umso mehr, dass ihr euch zu der Hierherreise entschließen werdet, da Humboldts noch hier anzutreffen sind. Humboldt ist ein vortrefflicher dritter Mann in unserem Zirkel, wie du selbst aus Erfahrung wissen wirst, und er liebt und schätzt dich unbegrenzt. Fichte ist eine äußerst interessante Bekanntschaft, aber mehr durch seinen Gehalt als durch seine Form. Von ihm hat die Philosophie noch große Dinge zu erwarten. Reinicke Fuchs von Goethe hast du ohne Zweifel schon in Händen. Mir behagt er ungemein, besonders um des homerischen Tones willen, der ohne Affektation darin beobachtet ist. Sonst ist mir aus dieser ganzen Messe noch kein Produkt bekannt, das Aufmerksamkeit verdiente. Alle meine an den Prinzen von Augustenburg abgeschickten Briefe sind in Feuer aufgegangen bei dem großen Brande, der in Kopenhagen das Palais verzehrt hat. Ein Glück für mich, dass ich Kopien davon habe. Meine Gesundheit ist seit meiner Zurückkunft ziemlich erträglich gewesen. Überhaupt bin ich noch nie so lange von heftigen Anfällen frei gewesen als jetzt. Ich gehe auch öfters aus, weil mich die Engbrüstigkeit nicht mehr so arg inkommodiert, und an meinen übrigen Kräften spüre ich keine Verminderung. Auch Lottchen ist größtenteils wohl, und der Kleine, der nun schon 4 Zähne hat, befindet sich vortrefflich. Schon fängt er an, Versuche zum Plaudern zu machen, und er hat schon so viele Gewandtheit in seinen Bewegungen, dass mich alles versichert, er werde in 2 Monaten im Korb gehen können. Für sein Alter ist das viel, da er erst 9 Monate alt ist. Der Millersche Kupferstich von mir ist fertig, und mit nächster fahrender Post will ich dir einen Abdruck übersenden. Zur völligen Ähnlichkeit fehlt freilich noch viel, doch ist ziemlich viel davon erreicht, und der Stich ist sehr schön. Dein SCH. Den Kupferstich lege ich gleich heute bei.